Einige Eltern, Geschwister, der Gläubige errechnet sich ständig selbst ab. Und er stellt sich selbst immer die Fragen. Wenn er eine Tat begangen hat, dann stellt er sich selbst immer Fragen. Was wolltest du damit? Was wolltest du damit erreichen? Wieso hast du diese Sache getan? Warum hast du dies oder jenes getan? Es gibt Sachen, die besser wären. Hättest du doch nur geschwiegen. Hättest du doch nur so gesagt, so getan. Er rechnet sich immer ab mit jeder Tat, die er tut. Mit jedem Wort, das er spricht. Er rechnet sich immer ab. Er schaut, ob das, was er gesagt oder getan hat, im Angesicht zu Allah subhanahu wa ta'ala war oder ob diese Sache für seine Gelüste waren. Er tadelt sich immer selbst und wird so immer besser. Doch er zweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verzweifelt nicht an meiner Barmherzigkeit. Zweifelt nicht an meiner Barmherzigkeit. Zweifel nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dir barmherzig sein wird, wenn du an ihn glaubst und ihm nichts beigesetzt. Subhanallah. Denn Allahs Barmherzigkeit hängt nicht von deinen Wünschen ab, sondern von deinen Taten, ob sie aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala getan wurden. Somit kehrt er immer zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und Allah liebt diese Seele am meisten. Diese Seele, die, wenn sie ständig einen Fehler macht, ständig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und immer wenn sie eine Sünde macht, zu Allah subhanahu wa ta'ala reuig zurückkehrt und ihm um Vergebung bittet und ihm Verbesserung und für sich Verbesserung wünscht und Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Verbesserung gewährt. Na'am, meine lieben Brüder, es ist sehr, sehr wichtig, immer mit sich selbst abzurechnen und wenn man einen Fehler getan hat, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren.